Vielleicht sitzt du bei Freunden und hörst dieses Lied. Auch wenn du allein bist, macht es keinen Unterschied. Der Moment, in dem du zuhörst und dich einfach ergibst, wird zum Moment, in dem du stirbst und dich dafür selber liebst. Denn ist es nicht so, du kannst dich selbst kaum ertragen. Gehst beklommen durch die Welt mit einem Ziehen im Magen. Begehst du einen Fehler, ist es selten, dass du lachst, weil du darauf achten musst, dass du alles richtig machst. Was du fühlst und was du denkst, werden andere nie verstehen. Und selten kannst du anderen lange in die Augen sehen. Aber wenn du die Pupillen deiner Freunde nicht kennst, wieso ist es trotzdem so, dass du sie Freunde nennst? Wenn jetzt einer bei dir ist, jemand Freund nennen kann, warum drehst du dich nicht zu ihm und schaust ihn dir an? Und wenn du deine Traurigkeit in seinen Augen liest, dann weißt du, dass du immer noch dich selber ansiehst. Und vielleicht ist es doch so, ihr seid alle allein. Was ist so gut daran, zusammen einsam zu sein? Wenn er ein wahrer Freund ist und weiß, dass es dich gibt, bedeutet das nicht auch, dass er dich wirklich liebt? Es geht nicht ums Besitzen, um Sex oder um Macht. Und siehst du jetzt weg, hast du zu viel nachgedacht. Und der Moment, in dem du hinsiehst und dich einfach ergibst, wird zum Moment, in dem du stirbst und dich dafür selber liebst. Vielleicht siehst du noch mehr Dinge in dem Menschen vor dir. Seine Wurzeln sind uralt, er ist halb Gott und halb Tier. Und auf der einen Seite schafft er seine eigene Wirklichkeit, doch auf der anderen Seite stirbt er ohne deine Zärtlichkeit. Du weißt von dir am besten doch, was jeder Mensch braucht. Und was du dem anderen gibst, das kriegst du von dem anderen noch zurück. Wenn du dir wünschst, dass jemand deine Seele spült, ist es nicht mal scheißegal, wer dir dann diesen Wunsch erfüllt. Die Grenzen, die du kennst, sind nur Augenwischerei. Leb dein Leben so, als wäre es jeden Augenblick vorbei. Und gib dem Menschen, der dir gerne in die Augen schaut, deine Haare, deine Hände, deinen Mund und deine Haut. Du nimmst, indem du gibst und du verlierst, wenn du gewinnst. Aber die Angst, die du verspürst, weil du dir dein Bewusstsein nimmst, versperrt dir alle Türen zu dem Licht, das in dir leise ruht. Ihr würdet euch nichts wissen, hättest du dazu nur den Mut. Die Bedeutung dieses Kurses ist ein magischer Natur. Und spürst du wieder weißen Zauber, bist du endlich auf der Spur. Denn eine Antwort auf die Frage, warum es dich gibt, ist ganz einfach, weil da jemand ist, der dich liebt. Und mit diesen Worten, dieser Wahrheit endet dieses Lied. Und auch wenn du jetzt verwirrt bist, macht es keinen Unterschied. Denn der Moment, in dem ihr glaubt und euch einfach ergebt, wird zum Moment, in dem ihr sterben könnt, damit die Liebe lebt.